dass wir deswegen Musik machen müssen, damit wir nicht der alle in Mathematik lernen werden. Oder vielleicht gute Programmierer von Software. Oder irgendwas. Es geht da was nicht. Es geht also nicht um die Instrumentalisierung von Musik für irgendwas anderes. Angst auslösen, die Angst machen.